zur Untergrundlesung. Das ist eine Veranstaltung der Kampagne Piranha. Wir setzen uns ein für ein selbstverwaltetes, unkommerzielles Zentrum. Wir sind der Auffassung, dass Kultur kostenlos sein muss. Und deshalb findet in der Stadt überall kostenlose Veranstaltungen im Rahmen des autonomen Kulturprogramms von Piranha statt. Und diese Lesung ist die erste Veranstaltung in der U-Bahn.